اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. Dieser Dua wird in Al-Hakim und Musnad Ahmad überliefert und sie bedeutet so viel wie: O Allah, mache meine Abrechnung eine leichte Abrechnung. Und sie hat also mit dem Tag der Auferstehung zu tun. Die Abrechnung am Tag der Auferstehung ist wahr und wir werden gefragt werden über alles, was wir in diesem Leben erhalten haben, was wir so getan haben, was wir so gedacht haben, wofür wir uns so angestrengt haben. Besonders für diejenigen, die das Paradies erstreben und die dorthin wollen, die sollen sich ganz besonders fragen, dass, was habe ich dafür getan? Alles, was ich so erhalten habe, an Mitteln, an Zeit, an Talenten, wofür nütze ich das alles? Für seine Zufriedenheit, seine, Allahs Zufriedenheit oder eher in seiner Unzufriedenheit. Und rechnen ist ja eh für viele schon sehr schwierig, alles behalten und alles dann kalkulieren und darüber dann befragt zu werden, was man mit dem ganzen Leben gemacht hat und alles, was man im Leben so erhalten hatte, das ist wahrlich etwas sehr, sehr Schwieriges. Deswegen heißt es auch in einem Hadith, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erklärt, dass an jenem Tag derjenige, der von Allah in Einzelheiten befragt wird, der ist vernichtet. Denn das ist dann schon ein Zeichen von Allahs Unzufriedenheit, wenn er in die Einzelheiten geht. Mit leichtem Hisab ist dann also was gemeint? Mit leichtem Hisab ist gemeint, dass man nur Allah vorgestellt wird und man kriegt quasi die Taten, das Tatenregister schnell zu sehen und wird direkt weiter durchgelassen. Ja, also nur die Vorstellung ist damit gemeint und die wenigen Gesegneten, die ganz ohne Hisab, ganz ohne Abrechnung in das Paradies dürfen, die haben natürlich auch in dem Sinne eine leichte Abrechnung, weil sie überhaupt keine haben. Allah möge uns zu diesen gehören lassen. Daran vorbei muss jeder, so oder so. Deswegen bitten wir Allah, dass, wenn dieser Termin schon wahrgenommen werden muss, für alle Menschen, die je gelebt haben und noch leben werden, dann Allah möge unsere Abrechnung eine leichte machen. Und diese Dua erinnert uns dann also auch immer wieder an diesen Tag. Wenn wir diese Dua gelernt haben und darum bitten, dann denken wir auch automatisch daran, dass dieser Tag kommt also noch. Und Allah möge uns dann dadurch auch eingeben, dass wir uns umso besser dafür vorbereiten.